wickedness increase. Guten Abend bei Sachzwang FM. Sachzwang FM heute Abend zum Thema zur Kritik der Moral. Wir werden heute zwei Beiträge hören. Der erste geht über eine Stunde und kommt von Manfred Dahlmann. Manfred Dahlmann hat im März 2002 einen Vortrag auf dem Kongress mit dem Namen Antideutsche Wertarbeit gehalten. Sein Vortrag ging zum Thema Der Wert und die Ideale. Diesen Vortrag werden wir hören und danach in der zweiten Stunde, wo wir schon bei dem opulenten Thema zur Kritik der Moral sind, übrigens auch der Ethik, es gibt ja immer noch Leute, die da differenzieren mögen. Wenn wir schon dieses opulente Thema haben, dann müssen wir natürlich auch gemäß der richtigen Erkenntnis, dass man einen großen Kuchen nicht mit kleinen Löffeln bewältigen kann, auf ein großes Buch zurückkommen, das Anfang der 40er Jahre bereits geschrieben worden ist. Die Rede ist vom sehr lesenswerten Buch Dialektik der Aufklärung von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. Wir hören einen passenden Auszug zum Thema, nämlich aus dem Kapitel Juliette oder Aufklärung und Moral. Rock it for the poor, rock it for the black and the white. Wir hören gleich zum Anfang den Vortrag von Manfred Dahlmann mit dem Titel Der Wert und die Ideale. Vorher zitieren wir noch aus dem einleitenden Text zu diesem Vortrag. Der sogenannte Materialismusstreit beherrschte die philosophischen Debatten der Linken in den 70er Jahren. Von den sich als Materialisten bezeichnenden kritisiert wurde ein Idealismus, dem die Idiotie unterstellt wurde. Er betrachte die Gegenständlichkeit der Natur als bloßes Gedankengebilde. Gar nicht ging es ihnen um das Naheliegendste,

Morallehren, der Aufklärung, zeugen von dem hoffnungslosen Streben, anstelle der geschwächten Religion einen intellektuellen Grund dafür zu finden, in der Gesellschaft auszuhalten, wenn das Interesse versagt. Die Philosophen paktieren als echte Bürger in der Praxis mit den Mächten, die nach ihrer Theorie verurteilt sind. Die Theorien sind konsequent und hart, die Morallehren propagandistisch und sentimental, auch wo sie rigoristisch klingen. Oder sie sind Gewaltstreiche aus dem Bewusstsein der Unableitbarkeit eben der Moral, wie Immanuel Kants Rekurs auf die sittlichen Kräfte als Tatsache. Sein Unterfangen, die Pflicht der gegenseitigen Achtung, wenn auch noch vorsichtiger als die ganze westliche Philosophie, aus einem Gesetz der Vernunft abzuleiten, findet keine Stütze in der Kritik. Es ist der übliche Versuch des bürgerlichen Denkens, die Rücksicht, ohne welche Zivilisation nicht existieren kann, anders zu begründen als durch materielles Interesse und Gewalt. Sublim und paradox wie kein Versuch vorher und ephemer wie sie alle. Der Bürger, der aus dem kantischen Motiv der Achtung vor der bloßen Form des Gesetzes allein einen Gewinn sich entgehen ließe, wäre nicht aufgeklärt, sondern abergläubisch, ein Narr. Die Wurzel des kantischen Optimismus, nach dem moralisches Handeln auch dort vernünftig sei, wo das Niederträchtige gute Aussicht habe, ist das Entsetzen vor dem Rückfall in die Barbarei. Sollte, schreibt Kant, eine dieser großen sittlichen Kräfte, Wechselliebe und Achtung, sinken, so würde dann das Nichts der Immoralität mit aufgesperrtem Schlund der moralischen Wesen ganzes Reich wie einen Tropfen Wasser trinken. Aber die sittlichen Kräfte sind ja Kant zufolge vor der wissenschaftlichen Vernunft nicht weniger neutrale Triebe und Verhaltensweisen als die unsittlichen, in die sie auch sogleich umschlagen, wenn sie anstatt auf jene verborgene Möglichkeit auf die Versöhnung mit der Macht gerichtet sind. Aufklärung verweist den Unterschied aus der Theorie. Die totalitäre Ordnung hat damit ganz ernst gemacht. Von der Kontrolle durch die eigene Klasse befreit, die den Geschäftsmann des 19. Jahrhunderts bei der kantischen Achtung und Wechselliebe hielt, braucht der Faschismus, der seinen Völkern die moralischen Gefühle durch eiserne Disziplin erspart, keine Disziplin mehr zu wahren. Entgegen dem kategorischen Imperativ und in desto tieferem Einklang mit der reinen Vernunft behandelt er die Menschen als Dinge, Zentren von Verhaltensweisen. Gegen den Ozean der offenen Gewalt, der in Europa wirklich hereingebrochen ist, hatten die Herrschenden die bürgerliche Welt nur so lange abdämmen wollen, als die ökonomische Konzentration noch nicht genügend fortgeschritten war. Vorher waren nur die Armen und die Wilden den entfesselten kapitalistischen Elementen ausgesetzt. Die totalitäre Ordnung aber setzt kalkulierendes Denken ganz in seine Rechte ein und hält sich an die Wissenschaft als solche. Ihr Kanon ist die eigene blutige Leistungsfähigkeit. Die Hand der Philosophie hatte es an die Wand geschrieben, von Kants Kritik bis zu Nietzsches Genealogie der Moral. Ein einziger hat es bis in die Einzelheiten durchgeführt. Das Werk des Marquis de Sade zeigt den Verstand ohne Leitung eines anderen. Das heißt, das von Bevormundung befreite bürgerliche Subjekt. Das Werk Sartres, wie dasjenige Nietzsches, bildet die intransigente Kritik der praktischen Vernunft, der gegenüber die des alles zermalmers Kant selbst als Revokation des eigenen Denkens erscheint. Sie steigert das wissenschaftliche Prinzip ins Vernichtende. Kant hatte freilich das moralische Gesetz in mir schon so lang von jedem heteronomen Glauben gereinigt, bis der Respekt entgegen Kants Versicherungen bloß noch eine psychologische Naturtatsache war, wie der gestirnte Himmel über mir eine physikalische. Ein Faktum der Vernunft, nennt er es selbst. Un instinct général de société, hieß es bei Leibniz. Tatsachen aber gelten dort nichts, wo sie nicht vorhanden sind. Der Marquis de Sade leugnet ihr Vorkommen nicht. Justine, die gute der beiden Schwestern in Sades Werk, ist eine Märtyrerin des Sittengesetzes. Juliette freilich zieht die Konsequenz, die das Bürgertum vermeiden wollte. Sie dämonisiert den Katholizismus als jüngste Mythologie und mit ihm Zivilisation überhaupt. Die Energien, die aufs Sakrament bezogen waren, bleiben verkehrt dem Sakrileg zugewandt. Diese Verkehrung aber wird auf Gemeinschaft schlechthin übertragen. In all dem verfährt Juliette keineswegs fanatisch wie der Katholizismus mit den Inkas. Sie besorgt nur aufgeklärt, geschäftig den Betrieb des Sakrilegs, das auch den Katholiken von archaischen Zeiten her noch im Blute lag. Die urgeschichtlichen Verhaltensweisen, auf welche Zivilisation ein Tabu gelegt, hatten unter dem Stigma der Bestialität in destruktive transformiert, ein unterirdisches Dasein geführt. Juliette betätigt sie nicht mehr als natürliche, sondern als die Tabuierten. Sie kompensiert das Werturteil gegen sie, das unbegründet war, weil alle Werturteile unbegründet sind, durch seinen Gegensatz. Wenn sie so die primitiven Reaktionen wiederholt, sind es darum nicht mehr die primitiven, sondern die bestialischen. Juliette verkörpert, psychologisch ausgedrückt, weder unsublimierte noch regredierte Libido, sondern intellektuelle Freude an der Regression. Amor intellectualis diaboli, die Lust, Zivilisation mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Sie liebt System und Konsequenz. Sie handhabt das Organ des rationalen Denkens ausgezeichnet. Was die Selbstbeherrschung angeht, verhalten sich ihre Anweisungen zu denen Kants zuweilen wie die spezielle Anwendung zum Grundsatz. Die Tugend also, heißt es bei diesem, sofern sie auf innere Freiheit begründet ist, enthält für die Menschen auch ein bejahendes Gebot, nämlich alle seine Vermögen und Neigungen unter seine, nämlich der Vernunft, Gewalt zu bringen, mithin der Herrschaft über sich selbst, welche über das Verbot, nämlich von seinen Gefühlen und Neigungen sich nicht beherrschen zu lassen, der Pflicht der Apathie hinzukommt. Weil ohne dass die Vernunft die Zügel der Regierung in die Hände nimmt, jene über den Menschen den Meister spielen. Juliette doziert über die Selbstzucht des Verbrechers. Erwägen Sie zuerst Ihren Plan einige Tage im Voraus, überlegen Sie alle seine Folgen, prüfen Sie mit Aufmerksamkeit, was Ihnen dienen kann, was Sie möglicherweise verraten könnte, und wägen Sie diese Dinge mit derselben Kaltblütigkeit ab, wie wenn Sie sicher wären, entdeckt zu werden. Das Gesicht des Mörders muss die größte Ruhe verraten. Lassen Sie auf Ihren Zügen Ruhe und Gleichgültigkeit sich zeigen. versuchen Sie, die größtmögliche Kaltblütigkeit in dieser Lage zu erwerben. Wären Sie nicht sicher, keinerlei Gewissensbisse zu haben, und Sie werden es nur durch die Gewohnheit des Verbrechens sein, wenn, sage ich, Sie darüber nicht sehr sicher wären, würden Sie erfolglos daran arbeiten, Meister Ihres Minenspiels zu werden. Die Freiheit von Gewissensbissen ist vor der formalistischen Vernunft so essentiell wie die von Liebe oder von Hass. Reue setzt das Vergangene, das dem Bürgertum entgegen der populären Ideologie seit je für nichts galt, als ein Sein. Sie ist der Rückfall, vor dem zu bewahren ihre einzige Rechtfertigung vor der bürgerlichen Spinoza als guter Machiavellist, dass Demut und Reue, wie Furcht und Hoffnung, trotz aller Vernunftwidrigkeit recht nützlich seien. Zur Tugend wird Apathie, als Stärke betrachtet, notwendig vorausgesetzt, sagt Kant, indem er, des Saad nicht unähnlich, diese moralische Apathie von der Fühllosigkeit im Sinn der Indifferenz gegen sinnliche Reize unterscheidet. Enthusiasmus ist schlecht. Ruhe und Entschlusskraft bilden die Stärke der Tugend. Das ist der Zustand der Gesundheit im moralischen Leben. Dagegen der Affekt, selbst wenn er durch die Vorstellung des Guten aufgeregt wird, eine augenblickliche, glänzende Erscheinung ist, welche Mattigkeit hinterlässt. Juliettes Freundin Clerville stellt ganz dasselbe vom Laster fest. Meine Seele ist hart und ich bin weit davon entfernt, Empfindsamkeit der glücklichen Apathie, der ich mich erfreue, vorzuziehen. O Juliette, du täuschst dich vielleicht über die gefährliche Empfindsamkeit, auf die sich so viele Toren etwas zugute tun. Apathie tritt an jenen Wendestellen der bürgerlichen Geschichte, auch der Antiken, auf, wo angesichts der übermächtigen historischen Tendenz die Pauci Beati der eigenen Ohnmacht gewahr werden. Sie bezeichnet den Rückzug der einzelmenschlichen Spontaneität aufs Private, das dadurch erst als die eigentliche bürgerliche Existenzform gestiftet wird. Stoa und das ist die bürgerliche Philosophie, macht es den Privilegierten im Angesicht des Leidens der anderen leichter, der eigenen Bedrohung ins Auge zu sehen. Eine Fest, indem sie die private Existenz als Schutz vor ihm zum Prinzip erhebt. Die Privatsphäre des Bürgers ist herabgesunkenes Kulturgut der Oberklasse. Juliette hat die Wissenschaft zum Credo. Scheußlich ist ihr jede Verehrung, deren Rationalität nicht zu erweisen ist. Der Glaube an Gott und seinen toten Sohn, der Gehorsam gegen die 10 Gebote, der Vorzug des Guten vor dem Bösen, des Heils vor der Sünde. Angezogen wird sie von den Reaktionen, die von den Legenden der Zivilisation mit einem Bann belegt waren. Sie operiert mit Semantik und logischer Syntax wie der modernste Positivismus, aber nicht wie dieser Angestellte der jüngsten Administration, richtet sie ihre Sprachkritik vornehmlich gegen Denken und Philosophie, sondern als Tochter der kämpfenden Aufklärung gegen die Religion. Ein toter Gott, sagt sie von Christus. Nichts ist komischer als diese zusammenhanglose Wortfolge des katholischen Wörterbuchs. Gott will heißen ewig, Tod will heißen nicht ewig. Idiotische Christen, was wollt ihr denn mit eurem toten Gott machen? Die Umwandlung des ohne wissenschaftlichen Beweis Verdammten in Erstrebenswertes, wie des beweislos Anerkannten in den Gegenstand des Abscheus, die Umwertung der Werte, der Mut zum Verbotenen, ohne Nietzsches Verräterisches, wohlan, ohne seinen biologischen Idealismus, ist ihre spezifische Leidenschaft. Bedarf es denn der Vorwände, um ein Verbrechen zu begehen? Ruft die Fürstin Borghese, ihre gute Freundin, ganz in seinem Sinne aus. Nietzsche verkündigt die Quintessenz ihrer Doktrin. Die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen. Erster Satz unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen. Was ist schädlicher als irgendein Laster, das Mitleiden der Tat mit allen Missratenen und Schwachen? Das Christentum. Dieses merkwürdig daran interessiert, die Tyrannen zu meistern und sie auf Prinzipien der Brüderlichkeit zu reduzieren, spielt dabei das Spiel des Schwachen. Es vertritt ihn, es muss sprechen wie er. Wir dürfen überzeugt sein, dass jenes Band in Wahrheit vom Schwachen, wie es auch vorgeschlagen, so in Kraft gesetzt wurde, als der Zufall ihm einmal die Gewalt des Priesters in die Hände spielte. Das trägt Noirceuil, Juliettes Mentor, zur Genealogie der Moral bei. Bösartig feiert Nietzsche die Mächtigen und ihre Grausamkeit. Nach außen hin, dort wo die Fremde beginnt. Das heißt, gegenüber allem, was nicht zu ihnen selbst gehört. Sie genießen da die Freiheit von allem sozialen Zwang. Sie halten sich in der Wildnis schadlos für die Spannung, welche eine lange Einschließung und Einfriedigung in den Frieden der Gemeinschaft gibt. Sie treten in die Unschuld des Raubtiergewissens zurück, als frohlockende Ungeheuer, welche vielleicht von einer scheußlichen Abfolge von Mord, Niederbrennung, Schändung, Folterung mit einem Übermute und seelischen Gleichgewicht davongehen, wie als ob nur ein Studentenstreich vollbracht sei. Überzeugt davon, dass die Dichter für lange nun wieder etwas zu singen und zu rühmen haben. Diese Kühnheit vornehmer Rassen, toll, absurd, plötzlich, wie sie sich äußert, das Unberechenbare, das Unwahrscheinliche selbst ihrer Unternehmungen. Ihre Gleichgültigkeit und Verachtung gegen Sicherheit, Leib, Leben, Behagen, ihre entsetzliche Heiterkeit und Tiefe der Lust in allem Zerstören, in allen Wollüsten des Siegs und der Grausamkeit. Diese Kühnheit, die Nietzsche herausschreit, hat auch Juliette hingerissen. Gefährlich leben ist auch ihre Botschaft. Von der Stärke verlangen, fährt Nietzsche fort, dass sie sich nicht als Stärke äußere, dass sie nicht ein Überwältigen wollen, ein Niederwerfen wollen, ein Herr werden wollen, ein Durst nach Feind und Widerstand und Triumphen sei, ist gerade so widersinnig, als von der Schwäche verlangen, dass sie sich als Stärke äußere. Wie in der Tat wollen sie, sagt Verneuil, dass der, welcher von der Natur die höchste Anlage zum Verbrechen erhalten hat, sei es durch die Überlegenheit seiner Kräfte, die Feinheit seiner Organe, sei es infolge seiner standesgemäßen Erziehung oder seiner Reichtümer, wie wollen sie, sage ich, dass dieses Individuum nach demselben Gesetz gerichtet werde wie jenes, das alles zur Tugend oder zur Mäßigung verhält? Wäre das Gesetz gerechter, dass beide Männer gleich bestrafte? Ist es natürlich, dass der, den alles einlädt, Übles zu tun, wie jener behandelt wird, den alles dazu treibt, sich mit Vorsicht zu betragen? Nachdem die objektive Ordnung der Natur als Vorurteil und Mythos sich erledigt hat, bleibt Natur als Masse von Materie übrig. Nietzsche weiß von keinem Gesetz, welches wir nicht nur erkennen, sondern auch über uns erkennen. Soweit Verstand, der am Richtmaß der Selbsterhaltung groß wurde, ein Gesetz des Lebens wahrnimmt, ist es das des Stärkeren. Kann es für die Menschheit wegen des Formalismus der Vernunft auch kein notwendiges Vorbild abgeben, so genießt es den Vorzug der Tatsächlichkeit gegenüber der verlogenen Ideologie. Living example of the resurrection's failure. Schuldig, das ist Nietzsches Lehre, sind die Schwachen. Sie umgehen durch ihre Schlauheit das natürliche Gesetz. Die Krankhaften sind des Menschen große Gefahr, nicht die Bösen, nicht die Raubtiere. Die von vornherein Verunglückten, Niedergeworfenen, Zerbrochenen. Sie sind es, die Schwachen sind es, welche am meisten das Leben unter Menschen unterminieren, welche unser Vertrauen zum Leben, zu Menschen, zu uns am gefährlichsten vergiften und in Frage stellen. Sie haben das Christentum über die Welt gebracht, das Nietzsche nicht weniger verabscheut und hasst als de Sade. Nicht die Repressalien des Schwachen über den Starken sind wahrhaft in der Natur. Sie sind im Geistigen, aber nicht im Körperlichen. Um solche Repressalien anzuwenden, muss er Kräfte gebrauchen, die er nicht erhalten hat. Er muss einen Charakter annehmen, der ihm keineswegs gegeben ist, in gewisser Weise der Natur Zwang antun. Aber was wahrhaft in den Gesetzen dieser weisen Mutter ist, das ist die Verletzung des Schwachen durch den Starken, weil, um zu diesem Verfahren zu kommen, er nur die Gaben benutzen muss, die er erhalten hat. Er bekleidet sich nicht wie der Schwache mit einem anderen Charakter als dem eigenen, er setzt nur die Äußerungen dessen, den er von Natur erhalten hat, in Aktion. Alles, was daraus resultiert, ist also natürlich. Seine Unterdrückung, seine Gewalttaten, seine Grausamkeiten, seine Tyranneien, seine Ungerechtigkeiten sind rein wie die Hand, die sie ihm aufprägte. Und wenn er von all seinen Rechten Gebrauch macht, um den Schwachen zu unterdrücken und zu berauben, begeht er nur die natürlichste Sache der Welt. Wir sollten also niemals Skrupel über das haben, was wir dem Schwachen nehmen können. Denn nicht wir begehen das Verbrechen, dieses wird vielmehr durch die Verteidigung oder Rache des Schwachen charakterisiert. Wenn der Schwache sich wehrt, so begeht er damit ein Unrecht. Das nämlich, aus seinem Charakter der Schwäche herauszutreten, den die Natur ihm einsenkte. Sie schuf ihn, um Sklave und arm zu sein. Er will sich nicht unterwerfen. Das ist sein Unrecht. In solchen magistralen Reden entwickelt Dorval, eine Figur in Sartres Roman, vor Juliette das geheime Credo aller Herrscherklassen, das Nietzsche, um die Psychologie des Ressentiments vermehrt, der faschistischen Gegenwart vorhielt. Er bewundert wie Juliette das schöne Schreckliche der Tat. Wenn er auch als deutscher Professor von Sartre sich dadurch unterscheidet, dass er den Kriminellen desavouiert, weil dessen Egoismus sich auf so niedere Ziele richtet und auf sie beschränkt. Sind die Ziele groß, so hat die Menschheit einen anderen Maßstab und schätzt Verbrechen nicht als solche, selbst die wahrsten Furcht. Von solchem Vorurteil fürs Große, das in der Tat die bürgerliche Welt kennzeichnet, ist die aufgeklärte Juliette noch frei. Ist ihr der Racketeer nicht deshalb weniger sympathisch als der Minister, weil seine Opfer der Zahl nach geringer sind? Dem Deutschen aber geht die Schönheit von der Tragweite aus. Er kann inmitten aller Götzendämmerung von der idealistischen Gewohnheit nicht lassen, die den kleinen Dieb hängen sehen, aus imperialistischen Raubzügen aber welthistorische Missionen machen möchte. Indem der deutsche Faschismus den Kultus der Stärke zur welthistorischen Doktrin erhob, hat er ihn zugleich zur eigenen Absurdität geführt. Als Einspruch gegen die Zivilisation vertrat die Herrenmoral verkehrt die Unterdrückten. Der Hass gegen die verkümmerten Instinkte denunziert objektiv die wahre Natur der Zuchtmeister, die an ihren Opfern nur zum Vorschein kommt. Als Großmacht aber und Staatsreligion verschreibt sich die Herrenmoral vollends den zivilisatorischen Powers that be, der kompakten Majorität, dem Ressentiment und allem, wogegen sie einmal stand. Nietzsche wird durch seine Verwirklichung widerlegt und zugleich die Wahrheit an ihm freigesetzt, die trotz allem Ja-Sagen zum Leben dem Geist der Wirklichkeit Feind war. Wenn schon die Reue als wiedervernünftig galt, so ist Mitleid die Sünde schlechthin. Wer ihm nachgibt, pervertiert das allgemeine Gesetz. Woraus folgt, dass das Mitleid, weit entfernt eine Tugend zu sein, ein wirkliches Laster wird, sobald es uns dazu bringt, eine Ungleichheit zu stören, die durch die Naturgesetze gefordert ist. Er und Nietzsche erkannten, dass nach der Formalisierung der Vernunft das Mitleid gleichsam als das sinnliche Bewusstsein der Identität von Allgemeinem und Besonderem, als die naturalisierte Vermittlung, noch übrig war. Das Mitleid bildet das zwingendste Vorurteil. Denn wer anderen Hilfe zu bringen weder durch Vernunft noch durch Mitleid bewogen wird, der wird mit Recht Unmensch genannt. So Spinoza. Commiseratio ist Menschlichkeit in unmittelbarer Gestalt, aber zugleich böse und nutzlos, nämlich als das Gegenteil der männlichen Tüchtigkeit, die von der römischen Virtus über die Medicis bis zur Efficiency unter den Forts stets die einzig wahre bürgerliche Tugend war. Weibisch und kindisch nennt Clerville das Mitleid, ihres Stoizismus sich rühmend, der Ruhe der Leidenschaften, die ihr erlaube, alles zu tun und alles durchzuhalten ohne Erschütterung. Das Mitleid ist nichts weniger als eine Tugend. Es ist eine Schwäche, geboren aus Angst und Unglück. Eine Schwäche, die man vor allem dann überwinden muss, wenn man daran arbeitet, die zu große Feinnervigkeit zu überwinden, die mit den Maximen der Philosophie unvereinbar ist. Vom Weibe stammen die Ausbrüche von unbegrenztem Mitleid. Sartre und Nietzsche wussten, dass ihre Lehre von der Sündhaftigkeit des Mitleids altes bürgerliches Erbgut war. Das Mitleid hält vor der Philosophie nicht stand. Auch Kant selbst hat keine Ausnahme gemacht. Es sei eine gewisse Weichmütigkeit und habe die Würde der Tugend nicht an sich. Er übersieht jedoch, dass auch der Grundsatz der allgemeinen Wohlgewogenheit gegen das menschliche Geschlecht, durch den er im Gegensatz zum Rationalismus der Clerville das Mitleid zu ersetzen trachtet, demselben Fluch der Irrationalität anheimfällt, wie diese gutartige Leidenschaft, die den Menschen leicht dazu verführen kann, ein weichmütiger Müßiggänger zu werden. Aufklärung lässt sich nicht täuschen. In ihr hat das Allgemeine vor dem besonderen Faktum keinen Vorzug, die umspannende Liebe vor der Begrenzten nicht. Mitleid ist anrüchig. Wie Sartre zieht auch Nietzsche die Ars Poetica zur Beurteilung heran. Die Griechen litten nach Aristoteles öfter an einem Übermaß von Mitleid, daher die notwendige Entladung durch die Tragödie. Wir sehen, wie verdächtig diese Neigung ihnen vorkam. Sie ist staatsgefährlich, nimmt die nötige Härte und Straffheit, macht, dass Heroen sich gebärden wie heulende Weiber und so weiter. Nietzsche lässt Zarathustra predigen: So viel Güte, so viel Schwäche sehe ich, so viel Gerechtigkeit und Mitleiden, so viel Schwäche. In der Tat hat Mitleid ein Moment, das der Gerechtigkeit widerstreitet, mit der Nietzsche freilich es zusammenwirft. Es bestätigt die Regel der Unmenschlichkeit durch die Ausnahme, die es praktiziert. Indem Mitleid die Aufhebung des Unrechts der Nächstenliebe in ihrer Zufälligkeit vorbehält, nimmt es das Gesetz der universalen Entfremdung, die es mildern möchte, als unabänderlich hin. Wohl vertritt der Mitleidige als Einzelner den Anspruch des Allgemeinen, nämlich den zu leben, gegen das Allgemeine, gegen Natur und Gesellschaft, die ihn verweigern. Aber die Einheit mit dem Allgemeinen als dem Inneren, die der Einzelne betätigt, erweist an seiner eigenen Schwäche sich als trügerisch. Nicht die Weichheit, sondern das Beschränkende am Mitleid macht es fragwürdig. Es ist immer zu wenig. Wie die stoische Apathie, an der die bürgerliche Kälte, das Widerspiel des Mitleids, sich schult, dem Allgemeinen, von dem sie sich zurückzog, noch eher die armselige Treue hielt als die teilnehmende Gemeinheit, die dem All sich adaptierte, so bekannten, die das Mitleid bloßstellten, negativ sich zur Revolution. Die narzisstischen Deformationen des Mitleids, wie die Hochgefühle des Philanthropen und das moralische Selbstbewusstsein des Sozialfürsorgers, sind noch die verinnerlichte Bestätigung des Unterschieds von Arm und Reich. Das war heute, für heute Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger, hat heute wieder hervorragend gesaugt. Wir hörten in den ersten 75 Minuten der 2 Stunden einen Vortrag von Manfred Dahlmann, der Ende März 2002 gehalten worden ist. Dieser Vortrag war betitelt Der Wert und die Ideale. Und in den letzten 40 Minuten hörten wir Auszüge aus dem Buch Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer, das Anfang der 40er Jahre während des Holocaust nicht zufällig geschrieben worden ist. Wir hörten Auszüge aus dem Kapitel Juliette oder Aufklärung und Moral. Rocket for the poor, rocket for the black and the white. Sachzwang FM stand heute unter dem Thema Kritik der Moral. Dr. Indoktrinator verabschiedet sich vom Mikrofon und freut sich, wenn ihr und sie auch nächstes Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt Sachzwang FM. Tschüss.